Über zum Teufel! Nee, weißt du was? Ich brauch unbedingt ein neues Intro. Das alte hat mittlerweile ausgedient. Nur hernehmen und nicht stehlen. Ich hab ne Idee. Robert, so zur Hölle ist mein Handy. Ach da! Hey, so, kannst du mir ein neues Intro bauen? Senden. Ah, er hat geantwortet. Okay, aber nur wenn du das Intro jetzt nicht anders aussprichst, als ich's mach. Ja, das sollten wir hinkriegen. Na dann, hier ist es, das neue Intro von Kaboom, Junge. Hallo und herzlich willkommen zur 50. Ausgabe von Kaboom, Junge. Das habe ich jetzt nur gesagt, um jemanden zu ärgern. Nein, natürlich Kaboom, Junge. Ah, 50 Ausgaben. Das hat eine Weile gedauert, weil manchmal lenke ich mich selber ab oder mache aus irgendeinem Grund Pausen. Aber da ich dieses Jubiläum nicht alleine feiern will, weil alleine feiern wäre ja langweilig, habe ich mir den einzig wahren Co-Moderator eingeladen, den ich damals in Folge 1 schon rangeschleppt habe, und zwar den Markus. Hey, Markus. Hallo. Erinnerst du dich noch an die erste Ausgabe von damals? Oder wie ja, das überhaupt angefangen hat? Wie du mich so überfallen hast mit, hey, Markus, du hast bestimmt Bock mit in meinem Podcast zu machen. Worum geht's? Videospiele. Was muss ich tun? Nur mit mir reden. Okay. Das war noch zu der Zeit, als wir in dem Wohnheim. Ja, aber in dem zweiten Wohnheim schon. Ja. Da war das, da habe ich angefangen. Es hatte eigentlich damit angefangen, ich bin so ein Mensch, du weißt, ich liebe Podcasts, Hörbücher, allgemein Audioszeug, das ist halt so mein Ding. Und da hatte ich einen Lieblingspodcast, der hat aufgehört. Ich habe einfach nichts mehr gemacht. Das war damals der, ich mache jetzt einfach mal inoffizielle Werbung dafür, der Game One Plauschangriff. Ich mochte die Game One Leute, die haben damals einen Podcast gemacht, Plauschangriff. Die haben den aufgehört und haben dann gesagt, ja, wir machen den nicht mehr, weil wir machen was anderes. Und dann ist ja der andere Quatsch von denen gestartet, aber das ist ja jetzt nebensächlich. Nur ich habe mir dann gedacht, warum mache ich nicht einfach meinen eigenen Podcast? Und nehme den einfach auf und stell den einfach auch ins Internet. Weil der wohl nicht so schwer sein. Weil du den immer nicht alleine machen wolltest. Ja, weil ich ihn wie immer nicht alleine machen wollte, habe ich mir da am Anfang direkt den Markus dazu geschnappt, zu unserer allerersten, absolut grauenvollen Ausgabe. Erinnerst du dich noch überhaupt, was wir da gemacht hatten? Nein, und ich werde auch nicht mehr reinhören, weil du weißt doch, wie das ist. Man sollte nie wieder zu seinen Anfängen zurückgehen. Der allererste Podcast war eine Liste. Wir haben damals eine Liste gemacht mit Spielen, die uns angepisst haben. Sie war wie schnell haben wir die zusammengestellt? 5 Sekunden? 10 Sekunden? Irgendwie sowas? Also ich habe irgendwie so 10 Sekunden gebraucht, um die schlechtesten Dinger mir rauszusuchen. Ja, und dann am Ende haben wir über nur meine geredet. Nicht über deine. Über deine geredet, nicht über meine. Und dann habe ich den damals am 15.02.2014 veröffentlicht. Und einfach so auf einer Blogseite, ein Geek und das Leben, auf blogger.com, weil ich keine Ahnung hatte, wo zur Hölle ich den einfach veröffentlichen konnte. Also habe ich überall nachgeguckt. Die meisten Leute, wenn du Podcast veröffentlicht, wollen Kohle von dir. Also habe ich geguckt. Auf archive.com kannst du wunderbar deine Podcasts aufladen. Stört keinen Menschen. Also habe ich das auch gemacht. Und so erschien dann im Jahre 2014 die erste Ausgabe. Eigentlich hatte ich die großartige Idee gehabt, jede Folge wechsle ich den Co-Moderator. Ne? Ja, das hast du mir damals auch gesagt. Ja, das war so eine der großartigen Ideen, die der Stefan da hatte, wo er sich gedacht hat, ja, Hey, das gibt ja Abwechslung, weil das haben ja die anderen Podcasts auch so gemacht, ne? Man macht ja nichts Eigenes, man adaptiert. Eigentlich adaptiert man nur, genau. Und habe mir dann den guten Zomaniac, von dem übrigens auch das erste und auch unser neues Intro ist. Wie findest du übrigens unser neues Intro? Sag ehrlich. Ich finde es großartig. Ich finde es auch absolut großartig. Also als du mir das geschickt hast, ich war nur am Grinsen. Ich fand das richtig geil. Der gute Zomaniac, der auch seinen eigenen Podcast hat, übrigens Geekplätzchen. Wenn er noch irgendwo online zu finden ist, werde ich ihn auf jeden Fall verlinken. Den hat er gemacht mit seinem Kumpel. Und da war ich auch zweimal Gast. Einmal zu Batman-Videogames und einmal zu Videospielverfilmungen. Kann man sich da auch wunderbar anhören. Werde ich auf jeden Fall hier unten noch verlinken. Und und dann dachte ich mir, hey, hol ihn uns den Saw dazu. Der ist ein bisschen älter als ich. Und haben wir halt eine zweite Folge aufgenommen. Und zwar über Adventures. War ganz gut. Ja. Wir haben dann auch auf Adventure Corner veröffentlicht. Wurden dann niedergemacht, weil uns mochte keiner. Die fanden uns beide unsympathisch und wir hatten keinen Flow. Und wir dachten so, okay, gut, alles klar. Das hat mich dann so ein bisschen so niedergestrikt. Weswegen ich dann, aber der zweite kam dann am 28.02. raus. Da war ich übrigens auch extrem erkältet, das weiß ich auch noch. Da habe ich die dritte Folge veröffentlicht, am 15.07. Ne? Oh. Also ganze 5 Monate später. Eigentlich, wenn du sowas hast, was so im Flow ist, was so läuft, sollte man eigentlich das direkt hinten ansetzen. Immer mehr machen, immer mehr machen, immer mehr machen und so fort. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe es schleifen lassen. Erstens, weil ich damals noch, kennst du noch den richtig miesesten Job, den ich der zur Zeit hatte? Oh ja. Wo ich im Prinzip keine Zeit hatte. Null Zeit, null Geld, null Bock. Richtig. Der mieseste Job aller Zeiten. Das war echt ein Drecksjob. Und da hatte ich halt, war ich immer so demotiviert, irgendwas zu machen. Dann habe ich halt irgendwann die dritte Folge gemacht, Ego-Shooter, die auch, wo Saw und ich dann einfach nur random irgendwelche Shooter-Games aufgelistet haben und darüber gequatscht haben, ganz kurz. War aber auch nicht so, was ich eigentlich wollte, im Prinzip. Dann kam Saw auf die Idee, hey, wie wär's mir nochmal mit einer Liste? Kam dann am 29.07. und ich soll ein bisschen schneller Sachen raushauen. Haben wir dann am 29.07.2014 haben wir dann die vierte Folge rausgehauen, Top 10 unserer besten Spiele aller Zeiten. Da haben wir uns beide eine Top 10 gemacht über unsere Lieblingsgames, haben uns darüber erzählt. Und dachte ich, dann hatte ich auch schon wieder das Projekt irgendwie Kabum-Junge aufgegeben. Gedanklich. Gedanklich hatte ich dann irgendwie dann auch schon aufgegeben. Weil ich meine, wir sind immer noch hier. Ja, wir sind witzigerweise immer noch hier. Und Folge 5 erschien dann, du musst dir vorstellen, Folge 4 erschien am 29.07.2014. Folge 5 erschien am 23.05.2015. Also, ich habe mir ein bisschen Zeit gelassen. Ein wenig. Ein wenig. Meistens lag es daran, weil ich hatte sau wenig Zeit. Ich hatte unglaublich viel zu tun mit anderem Bullshit. Und ich habe Saw nicht rangekriegt für irgendeine neue Folge, weil ich mir dann überlegt habe, hey, ich brauche keine anderen Leute. Ich nehme einfach Saw und mache das mit dem, weil der ist 10 Jahre älter als ich. Und der hat dann mehr Spielerfahrung und so weiter. Das hat sich dann auch nicht durchgesetzt. Also habe ich dann den guten Tobi ins Boot geholt. Der eine oder andere kennt Tobi vielleicht noch. Der andere, viele Leute kennen ihn natürlich nicht, weil das die ersten Folgen sind und die ersten Folgen gehört hat, fast keiner an. Mit dem habe ich dann über Survival und Horrorspiele geredet, wo ich auf die großartige Idee gekommen bin, hey, welche Hintergrundmusik passt da am besten? Richtig. Das Flair komplett verhauen von dem Ding. Ah, fantastisch. Einfach nur großartig. Ich habe auch, man fragt mich auch immer, warum machst du eigentlich Musik im Hintergrund? Würde dich das stören? Also stört dich die Musik im Hintergrund? Mal ganz ehrliche Frage. Findest du es besser? Ich finde es meist, also ich bin aber auch jemand, der gern so eine dezente Musik überall im Hintergrund gern hört. Ja, ich auch. Ich mag Podcasts tatsächlich viel lieber, wenn sie Musik haben, aber das ist jetzt einfach nur meine Vorliebe. Ich höre mir auch manchmal Podcasts an, die mich null interessieren, weil die Musik geil ist. Das ist auch nicht übel, ja. Ja, bei mir ist das auch so, weil ich hab immer Musik im Hintergrund laufen und ich mag es auch, wenn ich während ich was zocke, habe ich immer was im Hintergrund laufen und ich mag auch, wenn ich Podcasts höre, mag ich es. Ich habe nichts dagegen, wenn still ist im Hintergrund, da habe ich absolut nichts dagegen, aber ich mag es auch mehr, wenn ich im Hintergrund Musik laufen habe oder wenn im Unteren was läuft. Die Volume dazu, das einzustellen, das musste ich erst noch lernen. Ich hatte nämlich auch vorher ein furchtbares Schnittprogramm, was völlig kompliziert war, was ein Heidenarbeit zu installieren war, was meinen halben Rechner belegt hat, jedes Mal beim Zusammenschneiden. Das war katastrophal, das Ding. Mittlerweile habe ich ein sehr gutes Programm namens Reaper, kann ich nur empfehlen. Ist ein Audioschnittprogramm, ist kostenlos. Ist ein absolut großartiges Programm und damit schneide ich die heutigen Podcasts zusammen. Das funktioniert hervorragend. Dann gab es am... dann dachte ich mir, hey, ich fahre auf die Gamescom, ne? 2015 war ich auf der Gamescom, mach so ein kleines Mini-Ding mit Saw, weil da habe ich Saw zum ersten Mal getroffen, weil der wohnt auch in Köln. Und habe das dann auch veröffentlicht am 9.8.2015, so eine Mini-Episode. Und dann dachte ich mir so, hey, kann ich noch ein bisschen mehr drüber machen über die Gamescom? Ja, die nächste Folge kam dann am 5.2.2016. Da ging es um Spieleverfilmungen und Filmversoftungen. Da habe ich mit dir und mit Tobi zum allerersten Mal gemeinsam einen Podcast gemacht, falls du dich daran erinnerst. Ich erinnere mich noch. Gott, das ist doch schon ewig her. Es ist 2016, wo wir direkt hintereinander noch World of Warcraft aufgenommen haben. Was ich als Zwischenfolge veröffentlicht habe, ich honk. Eigentlich hätte ich es als normale Folge veröffentlichen sollen. Ja, eigentlich. Warum ich das gemacht habe? Ich hab selber keine Ahnung. Ich bin einfach nur doof. Dann hatte ich wieder eine der Folge, wo es so langsam angefangen hat, der Podcast Form zu nehmen. Das war die Grand Theft Auto Folge. Die war auch wieder mit Saw. Die erschien am 15.07.2016. Das war so langsam hatte dann der Podcast angefangen, Gestalt anzunehmen, so wie er jetzt eigentlich auch ist. Und bevor ich weiterrede, ich habe der Podcast hat Geburtstag, also darf ich das? So. Ah. Cheers. Geht doch nichts. Über ein eiskaltes sorgt der Pepper. Non-Sponsor. Und und dann haben wir halt über Grand Theft Auto geredet. Da habe ich dann festgestellt, ich habe ein eigenes Intro zusammengeschnitten. Mir gefällt dieses Intro zusammenschneiden. Mir gefällt dieses komplizierte Schneiden. Das macht Spaß. 2016 sind auch mehrere noch rausgekommen. Da gab es noch Resident Evil, was ich dann noch mit Tobi gemacht habe. Endlich mit einer richtig guten Hintergrundmusik. Und das erschien am 20.10.2016. Und am 22.12.2016 erschien dann die Folge Gothic. Da habe ich gemerkt, der gute Saw hat keinen Bock mehr. Er hat keine Lust mehr mitzumachen. Weil er auch komplett desinteressiert war. Mitzumachen, was ich vollkommen verstehen kann. Weil mir würdest du reagieren. Du hast da irgendwie keine Lust drauf zu reden und irgendjemand kommt an und sagt zu dir, hey, komm schon, mach einen Podcast. Komm schon, mach einen Podcast. Ja, es ist halt einfach mitgemacht. Ja, du schon. Aber bei ihm war das halt, bei ihm war das so, wenn er halt keinen Bock hat, hat er keinen Bock. Fertig. Dann kam am 4.1.2017 und am 6.1.2017 die Top Games 2016 und die schlechtesten Games 2016, die sich komplett geändert haben mittlerweile. Die komplett sich verändert haben. Und dann gab es am 7.2.2017 eine Folge über Dark Souls, mit der ich über noch ein letztes Mal bis jetzt mit Tobi geredet habe im Podcast selber. Tobi und ich sind immer noch Freunde, aber das ist halt das letzte Mal, dass halt er Zeit und Bock drauf hatte auf ein Thema und es war halt Dark Souls. Kann man nichts machen. Naja, alles andere ist halt nicht Dark Souls. Ja, um Tobi zu zitieren, ist es halt nicht Dark Souls. Ist halt kein Dark Souls. Wie fandst du das Spiel? Spiel war geil, aber ist halt kein Dark Souls. Mittlerweile sagt er, glaube ich, ist halt geil, aber ist halt kein Elden Ring. Dann hatte ich die fantastische Idee, ich mache am 1.4.2017 einen April-Scherz. Und zwar mache ich ein Kabum-Junge-Special The Legend of Zelda. Ich war zu der Zeitpunkt kein sonderlich großer Zelda-Fan. Das Ganze hörte sich folgendermaßen an. Ich habe gelesen, was, wir reden über Zelda? Nein, bin aufgestanden und gegangen. Und das war der eigentliche Joke. Na? Hatte ich, glaube ich, auch dir vorgespielt. Fandest es auch witzig. Unglaublich viele Leute fanden es nicht witzig. Ich habe mich immer noch gefragt, wie gerade du auf die Idee kommst, einen Podcast über Zelda machen zu wollen. Ja, da war ich kein solch großer Fan von. Mittlerweile hat sich das geändert. Ich wurde bekehrt. Manche Spiele finde ich immer noch nicht so gut, aber egal, darüber reden wir, wenn wir so weit sind. Und dann dachte ich mir so, hey, wenn ich keinen Gast mehr habe, ne? Ich hätte zwar noch so einen Podcast auf, wir haben damals noch einen Star Wars Podcast gemacht, der auch rauskam. Aber ich habe dann vorher dachte ich mir so am 2018 dachte ich mir dann so 2017, wenn ich schon keine Gäste mehr habe, dann mache ich halt was zu Musik. Und so entstand der erste Spielemusik-Podcast. Und da ich natürlich ein absoluter komisch denkender Mensch bin, habe ich diesen Legend of Zelda-Podcast eingeflochten mit diesem Musik-Podcast, in dem ich chronologisch, also halt einfach irgendwo aufgewacht bin und angefangen habe loszulaufen auf einer Insel, weil ich 4 Monate lang nichts mehr veröffentlicht habe. Das war der eigentliche. Eigentlich wollte ich das so lassen. Und dann so, ja, ich laufe jetzt nach Hause, ne? Passt. Und das hat sich dann aber in den Musik-Specials dann ein bisschen verlaufen und ich mache das bis heute. Dass ich am Anfang der Musik-Specials immer so ein kleines Intro einbaue. Wie komme ich endlich irgendwann mal nach Hause? Garni. Vermutlich Garni, richtig. Diese ganzen Mini-Intros sind nicht geskriptet. Das heißt, ich mache die aus dem Affekt. Das heißt, ich lasse mir einfallen, suche die Soundeffekte, schneide sie zusammen, mache dann ein kleines Intro draus und hau die rein. Das Problem immer was ich immer schade finde an den Musikpodcasts ist, die Arbeit ist ein Haufen, die Musik raussuchen, das Zusammenschneiden, die Intros machen, rausfinden, wer der Composer ist und so weiter. Die werden am wenigsten angehört, leider. Das sind die mit den wenigsten Klicks aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht warum. Weil jeder sich denkt, er hat, wie heißt es, Spotify. Ja. Nee, weil jeder sich denkt, ja, benutzt halt dieselbe Spielmusik wie immer. Was ich halt nicht mache, das ist ja das Witzige. Du kannst es selber bestätigen, du hast es selber auch gehört. Ja, das. Ich selber verstehe es ja nicht. Ich versuche dich ja immer zu animieren, mehr Podcasts aus der Musikrichtung zu machen. Aber du willst aus irgendwelchen Gründen einfach nicht. Ja, nur aus den, ich suche mir Lieder raus, schneide zusammen und so den ganzen Schneidescheiß. Ich liebe es zwar, das Sachen zusammen zu basteln, aber nein. Eben, du liebst es und ich liebe es, sie anzuhören. Also, gefunden. Ich weiß nicht, worüber wir verhandeln müssen. Ich mache ein altes Meme von uns beiden. Abgelehnt. Nein. Oh. Furchtbar. Am 4.12. erschien dann der Star Wars Podcast, das ist dann der letzte mit Saw. Und dann 2017. Und dann dachte ich mir, hey, kurz bevor Monster Hunter rauskommt, habe ich vor, einen Podcast über Monster Hunter zu machen. Eins meiner absoluten Lieblingsspiele überhaupt auf diesem gottverdammten Planeten. Und habe mir da jemanden dazugeholt, der heute auch hier sitzt, und zwar den guten Markus. Nach Folge 1, 4 Jahre später, habe ich mir dann Markus wieder zugeholt für Folge 12. Nur weil du mich zum Monster Hunter. Zu Monster Hunter gebracht hast. Da hast du mich richtig passioniert. Ha, genau. Weil du der Einzige warst, der mir einfiel, was ich das mit Monster Hunter machen könnte. Dann ist mir dann eingefallen, an dem Zeitpunkt ist mir dann eingefallen, warum zur Hölle mache ich das nicht gleich komplett mit Markus? Weil er hat dieselben Interessen wie ich, was Videospiele angeht, weil die meisten zeige ich ihm und er spielt sie. So muss ich mich nicht entscheiden oder vorher eine Auswahl treffen, was gut ist. Ist doch praktisch. Das stimmt, ja. Und so habe ich einen Co-Moderator. Es sei denn, ich mache zum Beispiel die Flops und Tops Tops und Flops des Jahres alleine. Was wir auch mal versucht haben, ich glaube vorletztes Jahr, was komplett schief ging, weil dein Mikro gestorben ist zu dem Zeitpunkt. Richtig, und dann hast du mir ein neues Mikro empfohlen und dann auch eingerichtet. Richtig. Zwar gibt es immer noch manchmal ein bisschen Probleme. Du hast einen komischen Hall drauf, aber bisher hat sich keiner beschwert. Bisher finden es die Leute eigentlich ganz okay. Also man kann dich hören, man versteht dich, das ist wichtig. Ja, für dann einen müsste ich mir nur so Schaumstoff wahrscheinlich an die Wände machen oder ein Mischpult. Und das ist mir zu viel Arbeit. Dann hatte ich aber immer noch nicht, da war der Funke aber noch nicht da. Der Funke war da, aber noch nicht ganz da. Dann haben wir am 1.5.2019 dann über Assassin's Creed geredet, weil ich lustig war, weil ich gesagt habe, hey Markus, komm, reden wir über Assassin's Creed. Wir haben es beide gespielt, finden es beide gut, komm schon. Und hast du gesagt, na gut, okay, aber ich habe nicht so nicht viel Zeit. Ich sage, okay, gut. Dann nerv ich dich danach auch nicht mehr, habe ich mir dann gedacht. Und da war es auch wieder da, dieser Funke, dieses, ich könnte eigentlich ist es eine gute Idee, ne? Ich könnte eigentlich immer noch so ein bisschen mehr machen. Und dann kam mein zweites Musikspecial am 1.6.2019 und dann kam erstmal wie immer nichts, weil ich viel zu beschäftigt war, weil ich dann meinen zweiten Scheißjob hatte. Weil ich viel zu beschäftigt war und dann kam einfach nur noch dieses Tops und Flops 2019 am 29.12. Und dann kam 2020. Ein großartiges Jahr, findest du nicht auch? Du kannst dich jetzt nur ins Fettnäpfchen setzen. Ein fantastisches Jahr. Ein fantastisches Jahr, in dem ich in dem ich angefangen habe, Arthrose in meinem Bein zu entwickeln, hervorragend. In dem ich psychisch komplett fertig war, dauerkrank, Burnout. Aber so kam ich dann auf die Idee, wir machen ein Special. Eigentlich wollte ich tatsächlich nach dem aufhören. Okay, nach dem Special. Nach dem Special wollte ich eigentlich den Podcast an den Nagel hängen. Kein Scheiß. Ich war soweit. Ich war wirklich soweit. Ich dachte, weißt du was? Fuck it, ich hänge den scheiß Podcast an den Nagel. Ich mache das jetzt noch fertig, weil das will ich unbedingt noch machen. Und zwar, das war das Final Fantasy Special, was angefangen habt am 31.12.2020, was da rauskam, das war Folge 14. Und da hatte ich echt vor aufzuhören. Und zu diesem Zeitpunkt war ich schon, kannte ich schon Jürgen. Gruß an der Stelle. Und Jürgen hat mich noch dazu gebracht, weiterzumachen, weil er tatsächlich die Folgen hört. Und tatsächlich den Podcast hört. Und einer der regelmäßigen Hörer ist, richtig. Und dann von ihm kriege ich auch positives Feedback. Und er hat auch schon Folgen gehört. Er hat auch, glaube ich, Assassin's Creed gehört. Er hat mittlerweile schon ein paar ältere Folgen gehört. Also ab Monster Hunter hat er schon auf jeden Fall schon gehört. Dann soll er aufhören und nicht weiter zurück in die Vergangenheit gehen. Auf gar keinen Fall. Und da hat er mich so motiviert und hat auch so gesagt, ja, die erste Folge, der Teil 1 war richtig gut. Er hat voll Spaß gemacht zuzuhören und das hat mich motiviert. Und so haben wir dann das komplette Final Fantasy Special abgeschlossen mit Teil 2, 3, 4 und 5. Zwar am 7.6.2020, 14.6., 7.6., 27.6. und 13.7. Und dann hat es endlich Klick gemacht. Dann hat es endlich Klick gemacht und ich gesagt habe, hey, ich habe meinen Co-Moderator. Ich kann mit ihm über die großartigen Spiele reden. Und wenn ich halt einen Podcast habe über Spiele, die ich nicht sonderlich viel reden kann, rede ich halt alleine. Aber ich habe jemanden, mit dem ich den Podcast machen kann. Und ich habe Leute, die zuhören. Großartig. Da gab es davor den Discord-Incident. Ich war auch so einem bescheuerten Discord-Server drauf. Der hat gesagt, derjenige, hey, ich mache deinen Podcast publik, ne? Und mach den so ein bisschen höher, dass du mehr Zuschauerzahlen, also Zuhörer kriegst, Zuhörerzahlen kriegst. Und ich so, okay, gut. Und den Tweet, den er damals veröffentlicht hat, war, ja, jetzt bei uns Kavums Junge. Yay, da hat jemand zugehört. Mhm, er hat vorher, ja, ich habe mir deine Folgen angehört, sind voll gut. Das heißt, er hat nicht zugehört, er wollte, dass ich die Dinger live mache und er wollte Werbung zwischen den Reihen bauen. Wo ich mir gedacht habe, nein. Erstens, sag den Namen richtig, zweitens nein, drittens nein. Er wollte, dass du die Arbeit machst und er Geld verdient. Richtig. Und dann bin ich da raus. Und das ist kompletter Schwachsinn gewesen. dass ich da halt, also ich habe da tatsächlich vorher den Stecker gezogen. Ist ja auch gut so. Ja. Das war auch, das war auch komplett schwachsinnig in dem Discord drin. Also da habe ich echt gesagt, nee, mache ich nicht, hör ich auf, fuck off. Ich mache mein eigenes Ding. Und mir ist es mittlerweile, finde ich, die kleine Hörerschaft, die wir haben, finde ich gut. Das sind treue Hörer. Es gibt auch viele Leute, die immer noch dazukommen, die das Ding durch Zufall finden. Finde ich gut. Mir macht es nichts aus, dass der Podcast so klein ist, ganz ehrlich. Also mir macht es auch nichts aus, dass er so riesig, wenn er jetzt so riesig wäre, dann wäre das Arbeit, finde ich. Und wir beide machen das ja, weil wir Spaß haben. Ja, dann musst du eine riesige Community bedienen. Ja. Und nicht reichen. Nur eine Stammhörerschaft, die dir gut diesen Input geben, dich aber schalten und balten lassen, wie du willst. Richtig. Und deswegen macht es mir absolut nichts aus, dass der Podcast nicht so dermaßen riesengroß erfolgreich ist. Mich freut es, dass die Leute ihn anhören. Mich freut es, dass er positive Kritik, vor allem konstruktive Kritik bringen und nicht so, sondern wirklich konstruktive Kritik bringen, die ich dann auch verbessern kann und die ich das auch besser machen kann. Und das freut mich ja. Das macht halt Spaß. Und ja, und dann gab es am 24.07. gab es den dritten Musikcast, wo ich auch wieder veröffentlicht habe. Das war der erste, den Jürgen gehört hat. Der war am Anfang sehr verwirrt, hat er gesagt, mit diesem komischen Mini-Intro. Dann gab es am 8.08.2020 gab es dann Kingdom Hearts. Da hatte ich dann schon wieder mehrere Ideen. Und dann hatten wir beide den Rest des Jahres unglaublich viel Spaß. Weil der nächste Podcast kam nämlich erst am 29.12. Das waren die Tops und Flops, die wir gemeinsam machen wollten, was aber nicht funktioniert hat. Weil mein Mikro einfach abgeraucht ist. Weil dein Mikro einfach abgeraucht ist, richtig. Und du hattest auch relativ wenig zu tun 2020. Frag mich nur, warum. Darf es auch mal geben. Ja. Dafür kam 2021 gar nicht die Gelegenheit, Tops und Flops zu machen, weil ich mir nichts gekauft habe. Richtig, ja. Das war dann dieses absolut großartige Jahr, wo du dir einfach nichts gekauft hast und wir über fantastische Sachen reden konnten, wie Persona, Mass Effect, Dragon Age, Yakuza, Pokémon, Super Mario, die Sims, Civilization, Mafia. Dann hatten wir unsere Mini-Dings mit den Forgotten Realms zu Baldur's Gate, Icewind Dale, Neverwinter Nights. Es gab dann noch einen vierten Spiele-Podcast und dann gab es die Tops und Flops von mir wieder am 31.12.2021. Und dann sind wir in diesem Jahr angekommen. Und du hattest dir 2021 kein einziges neues Spiel gekauft, wo ich auf die geile... Alles gekauft, alles gespielt, worüber wir gesprochen haben und was ich besitze. Richtig. Das war auch das Witzige. Wir haben ja auch über Sachen geredet, die wir dann beide besitzen, wo wir dann beide auch gespielt haben. Und so kommt man halt auch wunderbare Podcasts zu abliefern. Also ich finde zum Beispiel den Sims-Podcast finde ich großartig, weil du da endlich mal richtig viel sagen kannst. Den Pokémon-Podcast fand ich klasse, weil wir unglaublich viel darüber quatschen konnten. Und man rausgehört hat, wie wir beide keinen Bock mehr drauf haben. Ja! So Pokémon. Und wir uns trotzdem immer wieder, warum auch immer, aus Neugier das neue Pokémon kaufen. Warum auch immer, ja. Das kostet so, mehr. Ich schließe jetzt mit Pokémon ab. Oh, das kostet nur 30 Euro. Ja, anschauen kann ich es mir ja mal. Ja, richtig, anschauen kann ich es mir ja mal. Wie lange habe ich es gespielt? 2 Stunden. Seitdem steht es in der Ecke. Fuck das shit. von den ganzen Podcasts bis jetzt, die wir gemacht haben, sind tatsächlich die Final Fantasy Dinger meine Lieblingspodcasts, die wir gemacht haben, wir beide bis jetzt. Hast du einen Lieblingspodcast von dem, den wir gemacht haben? Final Fantasy bis zu dem Zeitpunkt, als es bergab ging. Also mit den Final Fantasy Spielen. Okay, verstehe. Ja, ich fand auch den Final Fantasy Podcast, die fand ich echt gut. Das ist auch mein Lieblingspodcast bisher. Ansonsten, ich höre sie mir tatsächlich immer noch selber gerne an. Ich weiß, das klingt etwas narzisstisch, aber dennoch höre ich mir meine eigenen Folgen immer noch gerne mal wieder an, weil wir auch, man vergisst ja auch, wenn wir Sachen über die geredet haben, ne? Ja, dauert bei mir zwar immer ein bisschen länger, deswegen ich sie nicht so oft anhöre. Aber zumindest den Final Fantasy Podcast. Immer mal wieder, wenn ich keinen Bock habe, was ich hören soll, aber ich will einfach was auf dem Ohr haben. Der geht immer. Der geht immer, jawohl. Und du hattest letztes Jahr die tolle Idee, hey, ich kaufe einfach keine Games, sondern ich habe einfach das, was ich da habe, habe ich. Und fertig. Es hat super funktioniert, als ich es alleine gemacht habe. Und da bin ich absoluter Vollidiot auf die fantastische Idee gekommen. Das mache ich auch dieses Jahr. Und hielt genau 2 Monate durch. Und ich, noch größerer Vollidiot, habe gesagt, hey, ich hänge mich dieses Jahr nochmal mit an. Und werde es genau wie du durchhalten. Ja, wir haben zum selben Zeitpunkt, glaube ich, abgebrochen. Ja, weil ich es dann irgendwann nicht mehr eingesehen habe. Ich hatte schon ein Jahr Enthaltsamkeit hinter mir. Und dann fängt er an, einfach nach 2 Monaten das zu brechen. Und es kamen echt verdammt viele gute Spiele daraus. Ja, es kam ein Haufen guter Shit raus dieses Jahr schon. Und das sind dann, ja. Und ich weiß noch, wie ich in den Elektronikfachhandel meines Vertrauens gegangen bin und Triangle Strategy, die Ultimate Edition, vor mir gesehen habe, als letzte verfügbare Edition. Und ich sie mir dann einfach gekauft habe. Fuck off. Du hast gebrochen, dann kann ich das auch. Das heißt auf gut Deutsch, ja, wir beide haben das Embargo gebrochen und wir beide haben uns natürlich eine wunderbare Strafe auferlegt. Wir beide müssen Tales of Graces F durchspielen. Wer unseren Podcast zu Tales of Grace F gehört hat oder zu Tales of Grace insgesamt, weiß, was wir von dem Spiel halten. Weiß, was wir von dem Spiel halten. Absolut fantastisches, großartiges Game. Wir lieben es. Ich habe kurzfristig, während ich das Spiel, tatsächlich schon den Gedanken gehabt, ich könnte Final Fantasy 15 nochmal durchspielen. Um Gottes Willen. Aber ich bin schon halb durch. Das Fiese ist ja, bei mir ist es ja so, weil ich das angeleiert habe und dann als allererstes gebrochen habe, bin ich dreifach bestraft. Weil du hast dich dreifach bestraft. Nee, nicht ich. Freunde von mir waren das. Ich darf Tales of Graces F durchspielen, Final Fantasy 13.2 und 13.3. 13.2 ist keine Strafe, das ist einfach, du machst dir ein leckeres Abendessen, wo du 5 Stunden kochst und drückst währenddessen X. Glaub mir, ich schaffe es gerade mal, jedes Mal, wenn ich spiele, 1 Stunde, vielleicht noch 1,5 oder 2, ich habe danach keinen Bock mehr. Ich halte es nicht mehr aus. Der Trick ist, geh in die Küche, schau gar nicht zu, was da im Button-Smashing passiert und mach einen Kaffee, back einen Kuchen, mach dir ein 5-Sterne-Menü. Oh, ich finde das Ding aber nur grauenhaft. Und schau dir dann Storytelling-technisch an, was gerade passiert, weil verpassen kannst du nichts. Eins, was ich mir aber dieses Jahr vorgenommen habe, halte ich bis jetzt tatsächlich durch. Weil ich habe angefangen, am 4. Februar dieses Jahres, angefangen, jede Woche einen Podcast zu veröffentlichen. Das haben wir bis jetzt tatsächlich durchweg geschafft. Ich bin schon gespannt auf den August. Warum? Wenn es da mal richtig heiß wird. Ist wurscht, dann müssen wir durch. Wenn nicht, produzieren wir halt davor, wo es Tag ist. Wir produzieren ja auch vor, wir sind ja nicht doof. Das ist ja schon, ein paar aufgenommen, wir sind ja nicht dämlich. Dennoch, ich fand, das, was ich vorhabe dieses Jahr, ist für mich tatsächlich ein weiterer Meilenstein. Jede Woche einen Podcast zu veröffentlichen, finde ich eigentlich eine geile Idee, oder? Was sagst du? Ich finde es großartig. Weil du kommst ein bisschen, du kriegst ein bisschen mehr Flow rein. Ich finde jetzt noch eine großartige Idee, die noch viel cooler ist. Welche? Jede zweite Woche kommt ein Game-Podcast und in den dazwischenliegenden ein Musik-Podcast. Vielleicht nächstes Jahr. Ich krieg dich noch dazu. Spenden Sie jetzt für den Musik-Podcast an. Senden Sie eine Postkarte. Nein, auf gar keinen Fall. Auf jeden Fall finde ich bis jetzt die Ausgaben, die gemacht haben, natürlich auch gut. Die haben ja auch Spaß gemacht. Und fragen sich auch die Leute, wie kommt ihr eigentlich auf diese ganzen Themen, die wir da bearbeiten? Da bin ich dran schuld. Ich gebe einen Randomizer, der spuckt mir eine Zahl von 1 bis X aus und die nenne ich dir. Richtig. Weil ich nämlich in meiner großartigen, tollen Lage einfach eine Liste zusammengestellt habe mit Videospielthemen. Und zwar Videospielthemen, über die wir beide reden können. Weil die habe ich dann auch mit dir gemacht. Ich habe 2 Listen hier. Ich habe einmal eine Liste über Games, über die wir nie einen Podcast machen. Weil wir uns beide, weil nur einer von uns beiden die Dinge gespielt hat, und das bin ich, meistens zumindest. Und dann die andere Masterlist, die mittlerweile beschränkt ist auf 66 Themen insgesamt. 66, warte mal, 67, 68, 79, 71, 73. Auf 73 Themen ist es bis jetzt beschränkt. Die nächsten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Themen stehen schon. Und wir machen das immer so, einer von uns macht immer Random Generator. Das heißt, wir geben irgendeine Zahl ein und ja, 1 bis 66 jetzt zum Beispiel, drücken auf Enter und das nächste Thema wird dann halt gewählt. Wir können hier live einfach mal das neue Thema wählen. So eine bizarre Idee. 1 bis 66 hast du gesagt. Moment. 1 bis 66, du darfst das erste, neunte Thema wählen. Das wäre die 44. Die 44. Die 44 ist Mirror's Edge. Yes! Juhu! Das ist auch eins der eigentlich schon mittlerweile Insider-Jokes, die ich so oft verwende in den Musikpodcasts, weil ich andauernd Mirror's Edge reinbringe. Und jetzt darf ich endlich über Mirror's Edge reden. In ein paar Wochen. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Liebe Mirror's Edge. Siehst du, live. Gibt's doch nicht mal mehr ein Zurück, nachdem du den Podcast veröffentlicht hast. Hervorragend, richtig. Ja, aber es wird eine Weile dauern. Wir haben davor noch ein paar andere Themen, die wir davor noch ansprechen. Das nächste Thema werde ich nicht spoilern. Könnte sich immer noch ändern, wer weiß. Wer weiß, wie ich die Dinge noch veröffentliche. Ne? Auf jeden Fall finde ich es sehr gut, dass wir später über Mirror's Edge reden. Finde ich fantastisch. Oder besser gesagt, ich rede über Mirror's Edge und du kannst lass deine Ruhe den Abend. auch einer der Insider-Jokes, der eigentlich durch Zufall passiert ist, ist der GOG-Joke. Der Good Old Games-Joke. Ach ja. Es ist immer, wenn wir über alte Spiele reden, google ich vorher nebenher durch die alten Games, ob ich so irgendwo noch finden kann. Und meistens stoße ich da halt auf Good Old Games. Und da kam halt dieser Joke zustande. Ja, und jetzt auch auf Good Old Games! Wobei ich echt schon mit dem Gedanken gespielt habe, ob ich nicht einfach mal GOG anschreibst. GOG anschreiben, einfach mal nachfrag. Hey, Jungs, wie wär's? Ich mache einen Shoutout und Markus und ich kriegen jeweils ein Game aller 10 Podcasts. Oder so. Ein Code random. Egal welches. Übrigens, gerade gibt's Benetica für umsonst. Nur so, damit du es weißt. Ich weiß nicht, ob es noch umsonst ist, wenn ich den Podcast veröffentliche. Weil die haben auch gerade einen richtig guten Sale. Machen wir gerade so eine Bewerbung, ne? Hier, der alte Joke und so. Jetzt haben wir gerade einen richtig guten Sale. Richtigen Sommer-Sale oder Winter-Sale oder was immer das ist. Solange das nicht so schlimm ist wie früher bei Steam, Summer-Sales. Oh, die haben einen Haufen guter Angebote, das sage ich dir. Aber gut, okay, das ist jetzt hier das Match. Richtig miese Werbung. Auf jeden Fall kriegt man da auch großartige Games, wie ich schon sehr oft erwähnt auch im Podcast. Dann habe ich mir mal eine Liste gemacht über Games, über die wir beide niemals einen Podcast machen werden. Die können wir mal ganz kurz durchgehen, wenn du Lust hast. Ja, gern. Da hätten wir zum Beispiel Ace Attorney. Über Ace Attorney kann ich nicht viel sagen, weil die habe ich nicht gespielt. Aber du dafür. Kannst du kurz was zusammenfassen dazu, außer Objection? So, Ace Eternity. Ja. Naja, wir können es auf Deutsch übersetzen. Moment mal! Einspruch! Einspruch! Das ist das Einzige, was man weiß. Und den großartigen Film. Es geht... Ace Eternity ist eigentlich eine Gerichtsverhandlung in dem klischeehaftesten Anime-Momenten der Weltgeschichte. Es ist eine super ernste, trockene Story meistens, die so abgedreht wird, dass es entweder auf übernatürliche Kräfte hinausläuft oder die Leute so psycho sind, dass du sie nur am Augenzucken ihrer linken Augenbraue erkennen kannst, dass sie lügen. Aber wenn du es erkannt hast, ist ganz anime-typisch, erstmal Riesenszenerie, viel Bling Bling und der Typ schreit, Moment mal! Einspruch! Einspruch, Moment mal! Und es ist nicht nur, dass er sagt, nein, die Worte fliegen quer durch den Bildschirm, schlagen den anderen nieder. Toupets werden von Köpfen gehagelt, weil du einen Einspruch gehagelt. Boah, total genial. Man muss es erlebt haben. Es ist einfach nur. Kannst du dich noch an Furikuri erinnern? Ja, natürlich. So fühlt sich Ace Attorney für mich an. FSG du spielst Furikuri. Es, erwartest nichts und auf einmal kommt, Moment mal! Und du lachst dich schlapp. Die Handbewegung geht ungefähr so. Null Sinn großartig. Dahinter. Null Alles Sinn macht dahinter. Aber doch irgendwie Sinn. Macht aber doch Sinn, okay. Das nächste ist Age of Wonders, was dir vermutlich nichts sagt. Age of Wonders? Ja. Also den Titel habe ich öfter schon mal gelesen. Das sagt ja auch nichts mehr, oder? Ist auch eine ausgeschobene Reihe. War das die so ähnlich wie Heroes of ist? Ja, eigentlich genau dasselbe. Ist eigentlich genau dasselbe. Deswegen habe ich es nie gespielt, weil ich lieber immer Heroes of gespielt habe. Das ist auch immer rundenbasiertes Spiel mit so Fantasy-Elementen, ist eigentlich ja genau dasselbe, das Age of Wonders. Ja. Gibt tausend Varianten davon, aber es ist halt. Wir können halt wenig darüber sagen. Das nächste wäre Amnesia. Da stehe ich bis heute im Keller mit dem ersten Teil und komme nicht mehr raus. Vergiss es. Horrorreihe. Hast du die gespielt? Ich glaube nicht, oder? Hat er? Was hat er? Amnesia. Amnesia. Oder Amnesia. Ach, Amnesia, doch, ja, jetzt so. Amnesia, doch, ich hatte das mal gespielt. Ich hab's. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern, um was es ging. Ich hab den ersten. Das war so ein Horror-Ding, gell? Ja, du bist so ein Typ namens Daniel, läufst durch ein Schloss und wenn es dunkel wird, siehst du irgendwelche Viecher. Ich fand's unglaublich gruselig damals. Ich stehe bis heute unten im Weinkeller und bewege mich keinen Zentimeter, because fuck it. War das gruselig? Ich fand das damals unglaublich gruselig. Ich habe seitdem nicht mehr angerührt, seitdem es rausgekommen ist damals. Das ist so schön. Du hast jetzt Resident Evil gespielt. Schau es nochmal an. So gruselig ist es nicht. Das war halt das Problem an den Games war tatsächlich, das war die Geburt der schreienden YouTuber. Katastrophe. Ekelhaft. Naja. Batman, da kannst du nicht zu viel sagen. Ich schon. Und zwar habe ich das unter anderem besprochen im Geekwelt zum Podcast, den ich auch hier unten mal verlinke. Auch nochmal Gruß an Zor. Und nochmal danke an Zor vor allem für das geniale Intro. Und dann hätten wir Bayonetta. Darüber kannst du nichts sagen, aber ich. Ist im Prinzip wie Devil May Cry auf Crack. Bayonetta ist Devil May Cry mit einer Frau, die besessene Haare hat. Die besessene Haare hat und mit ihren Haaren kämpft, richtig. Burnout, da kann ich halt, glaube ich, auch nur was zu sagen, oder? Das, Burnout habe ich nicht gespielt, nein. Burnout Paradise ist das beste Burnout überhaupt. Mehr sage ich dazu nicht, ist einfach fantastisch. Castlevania, da habe ich halt keinen einzigen gespielt, bis auf die Neufassungen von ein paar Jahren. Ansonsten habe ich nie ein Castlevania gespielt. Du? Ich habe ein Castlevania habe ich gespielt. Ein Castlevania so ein uraltes Pixel-Ding. Okay. Ja, die sind ja uralt pixelig-mäßig. Crysis. Ja, ich habe Crysis 1 durchgespielt. Crysis 2 fand ich scheiße. Crysis 3 fand ich auch scheiße. Fertig. Crysis. ich weiß nicht, ob du Crysis hier gespielt hast. Das sind halt Shooter. Du bist ja nicht so der Shooter-Spieler. Nee. Ich bin ja der Nicht-Shooter-Spieler. Michel Lazor bist du der Nicht-Shooter-Spieler, richtig. Dann hat man noch Darksiders. Ja. Ich mag Darksiders 1. Ich mag Darksiders 2 nicht. Darksiders 3 war eine absolute Katastrophe. Und der andere, der letzte ist ganz okay. Diese von oben drauf an sich, so eine Art Diablo. Ist ganz gut gemacht, macht Fun. Dead Island. Dead 1 war okay. Das war's. Der Rest war blöd. Ist so. Der Rest war blöd. Ich weiß noch, den meisten Spaß hattest du damals, als du mit was hast du gemacht? Du hast Benzinkästen auf Zombies geschmissen die ganze Zeit. Ja. Nein, das war in Left 4 Dead, stimmt. Da haben was, Tobi, du und ich haben Left 4 Dead gespielt. Oh, ja. Du hast die ganze Zeit mit den scheiß Benzinkästen durch die Gegend geworfen. Ich wollte Munition sparen. Das war super. Nur Tobi hat am Anfang gut getroffen. Nur es ist immer, je mehr Zombies da waren, desto schwieriger ist es geworden. Ja, weil wir nur noch am Lachen waren wegen dir. Das ist halt mit Destroy All Humans. Da spiele ich gerade das Remake. Das ist ganz okay. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Irgendwie. Dead Space, darüber würde ich so gern reden, aber da hast du halt kein Gespiel zu. Nee. Ah. Jesus, okay, du Horror-Shooter, shit. Na klar, never mind. Dead Space, Horror-Shooter, sehr gut. Erster Teil fantastisch, zweiter Teil okay. Dritter Teil unglaublich schlecht, aber witzig schlecht. Devil May Cry, da kannst du, glaube ich, auch nicht sonderlich viel zu sagen, oder? Hast du irgendein Spiel davon? Von Devil May Cry? Ja. Den, Gott, wie hieß der vierte? Kann das sein? Gibt's schon vier? Es gibt fünf. Sechs Stück, um genau zu sein. Auf der PS3 war das einer. Auf der PS3, ja, dann kann's egal welcher gewesen sein, bis auf der neue. Ja, Schnetzelgames, ganz nett, passt. Dishonored. Die Reihe ist mir ins Herz gewachsen, tatsächlich. Von damals, wo ich den Stil nicht mochte, zu ich habe jeden Teil der Reihe durchgespielt auf Schleichen und niemanden töten. Und ich hatte da richtig Spaß mit, aber mich hat der Anfang angepisst von dem Game. Also als es damals rauskam, fand ich es einfach nicht gut. Was sagst du zu Dishonored? Dishonored? Ja. Ich war nicht so begeistert. Warst du nicht so begeistert? Nee. Nee, ja, überhaupt nicht. Es hat so eine coole, innovative Erzählung gehabt, bevor du es gekauft hast. Dann hast du es durchgespielt und dachtest dir, es hat sich null neu angefühlt. Ja, ich weiß noch, der Entwickler alles, damals gesagt... Alles, was ihr mir versprochen habt. Mir hat der Entwickler damals gesagt, er findet Gordon Freeman zum Kotzen, weil er keine Stimme hat. Dein Hauptcharakter Cobo hat auch kein Wort gesagt, aber passt schon. Ja. Kein Stress. Driver... Oh, das ist doch ein uraltes Spiel. Ich habe Driver 1 gespielt, bin nie aus der Garage gekommen, habe Driver 2 nie gespielt und habe Driver 3 gespielt für 10 Minuten und das war's. Fuck Driver. Ah ja, Driver San Francisco. Das war gut. Aber der Rest war Müll. Driver, ich kann mich nur an diese Ding erinnern. Diese Tiefgarage mit den Driften und naja. Die letzte Säule habe ich es nie geschafft, rumzudriften. Ich hab's noch nie geschafft, das war auch völliger Bullshit. Dann Drakensang, deutsche Rollenspiele von dem deutschen Rollenspielsystem. Gute Games. Die fand ich eigentlich ganz gut. Gab's zwei Stück, gute Games, kannst nicht viel dazu sagen, weil die sind laufen von den Dingern gleich ab. Der zweite ist der bessere Teil. Hässliches 3D, Studio ruiniert, kam lieber der Teil raus. Schade. Ja, Duke Nukem. I don't give a shit about Duke Nukem. Ja. Duke Nukem ist eins der Spiele, die mir irgendwann das Ego-Shooter-Dasein vermiest haben. Ja, ja, das stimmt. Empire Earth, da können wir über reden, wenn wir beim Age of Empires Podcast angekommen sind. Ja. Evil Genius, nie gespielt, hat mich auch nie interessiert. The Evil Within, das bessere Resident Evil 4, meines Erachtens. Ist auch von demselben Typen gemacht worden. Ich warte immer noch, bis ich irgendwann die Kombi vom ersten und zweiten krieg. Gibt's. Evil Within 1 und 2 gibt's auch in der Kombi. Sind's auch relativ günstig. Kannst ja gerade im PSN-Store gucken, sind gerade so relativ günstig zu kriegen. Sag mir doch sowas nicht. Beide sehr, sehr gut. Teil 2 finde ich aber am geilsten. Ich habe so ein enges Budget, was ich darf mir neue Dinge kaufen angeht. Für 10er, für beides okay. Das ist eben übrigens an alle, die sich jetzt in dieser Folge denken, ein Spielembargo. Es klingt nach einer guten Idee, ist es nicht. Eure Brieftasche wenn du nach dem Embargo ist verdammt leer. Wenn du dich für nicht so viel dermaßen interessierst wie ich, ist das kein Stress. Oder wenn ihr nicht jemanden im Freundeskreis habt, der sich für so viel interessiert und euch alles empfiehlt. Oder auf den Tisch legt und sagt, hey, Doc, probier das mal aus. Und dann kaufst du es dir doch selber. Das Problem ist halt, ich interessiere mich für eindeutig zu viel Shit, deswegen habe ich einfach zu schnell aufgegeben, weil sehr viele Games sind halt einfach interessant und deswegen hoffe ich es mir einfach, because I can, fuck it. Ja. Was soll man machen? Fear, hast du Fear gespielt? F-E-A-R, Fear. Ach, Fear. Ja. Ich habe den ersten gespielt, fand ihn großartig, den zweiten gekauft und nie angerührt. Ich habe den ersten gespielt, war großartig, zweiter war fantastisch, dritter war scheiße. Far Cry, hast du irgendeinen Far Cry gespielt? Far Cry natürlich. Welchen? Oh Gott, welcher war das? Far Cry war dieser Shooter, richtig? Ja, das Ich sind habe alle zwei Shooter. gespielt. Ich habe den einen gespielt. Wenn du sitzen bleibst, ist es durchgespielt. Das war Gleich am Teil Anfang. 4. Und Das war den Teil 4. unmittelbar davor. Teil 3. Okay. Der war auf einer Insel, richtig? Wo du Ja. permanent irgendwelche vom Aussterben bedrohten Tierarten getötet hast, gehäutet, ausgenommen. Für die Und Tasche. dann für die Tasche. Kann ich mich nur daran erinnern, weil ich den während einer Lebensmittelvergiftung gespielt habe. Wow, okay. Ich habe Far Cry 1 gespielt, der ist so ganz gut, bis die Zombies kommen und die Viecher. Far Cry 2 gespielt, wo du Malaria kriegst und das Ende einfach scheiße ist. Far Cry 3, einer der schlechtesten Far Crys aller Zeiten, meines Erachtens. Vast ist ein großer Charakter, der viel zu schnell verschwendet wurde. Teil 4, der eindeutig besser ist als Teil 3 mit Pagan Ming. Großartiges Spiel, spielt in Tibet, fand ich unglaublich gut. Far Cry 5 ist bis jetzt mein absoluter Lieblingsteil mit den verrückten. Mit den verrückten Leuten, diesen komischen Endapokalypse-Zeit-Leuten. Der Vater ist einfach nur mein persönlicher Liebling an Bösewichten. Far Cry 6 ist der schwächste und schlechteste Teil der Reihe. Wäre es nicht für den Bösewicht gewesen, hätte ich das Spiel, glaube ich, nie beendet. Weil boah, war das schlecht, das Game. Gabriel Knight, da kannst du, glaube ich, auch nicht besonders so viel sagen, oder? Das ist eine Adventure-Reihe, eine uralte Nee, nee, nee. Anfang 90ern. Da habe ich, Teil Da habe ich 1 nie noch keine gespielt. Adventure gespielt, Anfang der 90er. Da habe ich Teil 1 nie gespielt, Teil 2 nie gespielt, Teil 3 habe ich gespielt und fand den unglaublich witzig. Der war so im richtig schlechten 3D und du musstest unter anderem. Was gab's da für ein Rätsel? Wie war das? Du musstest Klebeband an der untere Stelle von der Tür kleben, eine Katze durchjagen, damit du danach einen falschen Schnurrbart ankleben kannst. Genau. Komplett wahnsinnig. God of War. Kann, glaube ich, auch nur ich was zu sagen. Ich hab's im PS Plus jetzt gekriegt. Oh, den neuesten? Ja. Spiel den. Der ist fantastisch. Der ist großartig. Spiel den. Liebe den Teil. Das ist bis jetzt mein Lieblings-God of War. Ich habe alle God of War-Teile gespielt. Egal welchen. Erster super. Zweiter tausendfach besser. Dritter großartig. Ascension ist scheiße. Die beiden PSP-Teile. Und der letzte war einfach nur geil. Der letzte war richtig geil. Vor allem der ist mit nordischer Mythologie, wenn du dich dafür interessierst, der ist richtig gut. Guild Wars, kann glaube ich auch nur ich was zu sagen. Ich habe Guild Wars, das erste Guild Wars habe ich damals geliebt, habe es gespielt. Ich war Nekromantenheiler, ist ein MMO, das ist eine sehr komische Mischung. Konnte aber nie weiter spielen, weil irgendjemand meinen Account gehackt hat, mir den Account geklaut hat und sich dann seitdem ich das gemeldet hatte, spanische Spam-Mails bekam von der Seite. Sehr gut. Guild Wars 2 fand ich kacke, aber es läuft anscheinend bis heute noch. Echt, Harry das Potter. läuft noch? Ja, Guild Wars 2 läuft doch. Teil 1 läuft auch noch. Kannst du auch noch immer noch spielen. Harry Potter Games. Hast du irgendwelche Harry Potter Games gespielt in deinem Leben? Er überlegt. Ich überlege, ja. Hilf mir mal nochmal auf die Sprünge, so ein paar Einheiten mehr als der Titel. Was? Harry Potter. Jeder gottverdammte Film hatte ein Harry Potter Game. Echt? Ja. Ich erinnere mich nur an die Lego-Dinger. Hatten die Ja, und die wirklich gab's auch. eigene Spiele? Jeder Teil hatte ein eigenes Game, seit Teil Naja, 1. jeder Teil hat ein eigenes Lego-Game, richtig? Nein, nicht jeder Teil hat ein eigenes Lego Game. Das war eine Collection. Das war Lego Harry Potter, die Jahre 1 bis 4, Lego Harry Potter, die Jahre 5 bis 7. Das waren so zwei Games. Das waren jeweils die Lego Games. Aber ansonsten, das war immer so eine Compilation. Aber ansonsten hatte jedes einzelne Harry Potter Game ein eigenes Game. Kein Scheiß. Die ersten Teile, Teil 1, Teil 2, waren noch so auf Jump'n'Run-mäßig gemacht. Ne? Mit Erkunden vom Schloss und so weiter. Daraus kommt doch der großartige Hogwarts 3D Hagrid, der einfach nur gruselig aussieht. Mit dem eingematschten Gesicht. Das ist fantastisch. Und dann gibt es noch, ab Teil 3 haben die angefangen, so ein bisschen anders zu werden. Da immer noch so. Immer noch so mehr so. Mehr so Adventure, also Action-Adventure-mäßig, auch so mit Rätseln und so weiter. Und die letzten zwei Teile sind im Prinzip Kindershooter. Kindershooter. Ja, Deckungsshooter. Mit Harry Potter. Kompletter Bullshit. Die letzten zwei Games. Da muss ich aber sagen, ich freue mich auf das neue. Das neue Hogwarts-Game, da habe ich Bock drauf. Jack and Dexter. Können wir beide nichts zu sagen, weil wir sie beide nicht gespielt haben. Nee. Infamous, da hast du nur eingespielt, das weiß ich. Ja. Welche? Second Son hieß der, glaube ich. Oder? Ich glaube schon, dass es der war, ja. Das war der dritte. Ich habe alle gespielt von den ich habe auf jeden Fall den dritten gespielt. Ich weiß nur nicht, wie er heißt. Er hieß, glaube ich, Infamous Second Son. Auf jeden Fall war das ein Starttitel von der PS4. Das weiß ich noch. Deswegen habe ich bei dir gespielt. Habe ich bei dir in der bösen Variante durchgespielt. Teil 1 super, Teil 2 super, Teil 3 super und das Addon auch super. Und es wird vielleicht einen neuen Teil geben. Ich hoffe. Wäre geil. Dann Just Cause. Kannst du, glaube ich, auch nicht zu viel sagen, oder? Just Cause. Ja. Nee. Das sind sinnlose, ich bin auf einer Insel und mache alles kaputt, Games. Sind richtig, keine, deswegen kann ich nichts sagen. Die sind alle einfach nur furchtbar langweilig. Vor allem ab Teil 3 sind sie einfach nur schlecht. Killzone, kannst du, glaube ich, auch nichts zu sagen, oder? Das ist ein Shooter für die PlayStation gewesen. Nee. Ich habe alle Teile gespielt von Killzone. Left 4 Dead, können wir eigentlich nur sagen, Left 4 Dead 1 gut, Left 4 Dead 2 beste. Dann. dieses neue Abklatsch da, Back 4 Blood, ist einfach nur Rotze. Mortal Kombat, können wir auch nichts zu sagen, weil ich habe nur Mortal Kombat 10 und 11 gespielt, die davor nie. Und ich habe die Filme gesehen, das war's. Yay! Yay! Ich weiß nicht, kennst du überhaupt aus mit Kampfspielen? Ich glaube nicht, oder? Mit so Fighting Games. Vorsicht, Freundchen. Du kennst dich aus mit düstere Vergangenheit. Games? Ich gebe es zu, es hat mit PlayStation 1 angefangen und mit PlayStation 3 aufgehört. Tekken? Nein. Ah, DOA. DOA. Ah, that's a lie. Ich war so begeistert von der Physik-Engine, wo jede Brust ihre eigene Physik hatte. Und ich mochte diese Tastenkombination mit der Geschwindigkeit, die du da haben konntest. Und ich habe DOA geliebt. Ich konnte keinen dazu bringen, es zu spielen. Also bin ich irgendwann umgeschwenkt auf Tekken. Okay. Tekken 1, Tekken 2, Tekken 3, dann war es für mich mit Tekken vorbei. Hey, geil, 20. Weil ich dann nur noch gegen Leute gespielt habe, die den arschigsten Move ever machen. Den dich in die Ecke donnern und dann immer Fußkick, Fußkick, Fußkick, Fußkick, Fußkick. Ja, wenn du es nicht schaffst, in der richtigen Sekunde den Sprung anzusetzen, kommst du da nicht mehr raus bei Tekken 3. Ja, ich bin kein sonderlich großer Fighting-Gamer-Fan. Wenn Fighting-Games, dann mit Freunden. Meistens habe ich keine Ahnung, was ich tue, aber es macht trotzdem Fun mit Freunden. Aber ich kann empfehlen, was ich gemacht habe nach Tekken, habe ich mit Street Fighter angefangen. Gott, war das geil! Das war für jeden Anime-Fan, glaube ich, das geilste Kampfding, was es gibt mit den ganzen Special-Moves. Da hat es sich gelohnt, mal diese ganzen Kampffolgen auswendig zu lernen. Wurde der 6 übrigens angekündigt vor kurzem. Am schlimmsten ist es aber mit mir geworden gewesen mit Mortal Kombat. Ehrlich? Mortal Kombat, das mir mein Dad in der ungeschnittenen Fassung geschenkt hat. Mortal Kombat! Boah! Ich hätte und wie gedacht, intensiv ich geübt habe, nur um meine Geschwister zerlegen zu können, und das ist hier wortwörtlich gemeint, mit den Finishing Moves. Finishing! Finishing! Oh, wo du dann die Leute auf die übelste Art zerlegt hast. Ich will jetzt nicht näher ins Detail gehen, aber geil. Na ja, und dann haben irgendwie die Leute angefangen, mich zu hassen, weil ich sie einfach immer entweder zerlegt habe oder sie angeschnauzt habe, warum sie hier nicht anständig spielen, dann habe ich's gelassen. Oh wow, okay. Du hast also eine dunkle Fighting-Game-Vergangenheit. Ja. Interessant. Also ich mag keine Ego-Shooter, aber da war es wenigstens so, du musst ja Tastenfolgen lernen. Ja. Das ist das Schöne, dass wir uns so wunderbar ergänzen, weil ich mag Ego-Shooter, aber ich mag keine Fighting-Games. Echt nicht? Nee, ich habe damals Street Fighter 2 mit ein paar Freunden auf dem Super Nintendo gespielt und wurde genau wie du ständig in die Ecke getrennt mit demselben Move. Also habe ich den Controller auf denjenigen eingedroschen und seitdem habe ich kein Street Fighter mehr gespielt. Weil mich die Spiele einfach nur wütend machen nach einer ganz kurzen Zeit. Ich gespielt habe, ist Injustice 1 und 2. Da fand ich die Story gut, aber da habe ich auch alles auf leicht gestellt und deswegen habe ich auch da Spaß gehabt. Ansonsten, ich bin einfach kein Fighting-Game-Mensch. Das ist mir aber zu langweilig. Was ich gern gespielt habe mit Freunden, ist Tekken 7. über Steam, das haben wir gemeinsam gespielt, haben wir ein paar Turniere gemacht, das war ganz witzig. Aber ansonsten, ich bin halt nur am Verlieren, mir ist es eigentlich auch mittlerweile egal. Von Mortal Kombat habe ich nur den letzten gespielt, habe ich aber auch nur den Story-Modus gespielt und habe es danach verkauft. Damn. Das ist über Need for Speed. Hast du Need for Speed gespielt jemals? Einen. Irgendwelche Teile? Ha? Einen? Welchen? Ich habe keine Ahnung, Need for Speed und ich konnte ein Auto zusammenbauen. Das dürfte Underground gewesen sein. Ich glaube, jeder, der Need for Speed kennt, denkt sich jetzt, okay, das lässt sich jetzt nicht eingrenzen. Das lässt sich eingrenzen, das lässt sich in Underground eingrenzen. Need for Speed, erst nie gespielt, zweiten Jahr, dritten nein, vierten Jahr. Underground habe ich gespielt und tatsächlich echt gern gespielt. Das sind auch, glaube ich, die beliebtesten Teile gewesen, Underground 1 und 2. Den Rest so mal ganz kurz angespielt, so für 5 Minuten und dann weggelegt. No More Heroes, großartige Games. Teil 1 fantastisch, Teil 2 besser. Teil 3 habe ich noch nicht gespielt. Und das Nebending davon war klasse. Habe ich damals auf der Wii gespielt. Ich glaube, zu No More Heroes kannst du auch nicht viel sagen, bis auf Moe. Moe. Ich kann mich nur noch genau an das erinnern. So, super. Dann die beiden Planescape Torment Teile. Hätten wir was drüber machen können, aber dachte ich mir so, nee, kann man, haben wir ja auch ganz kurz angesprochen in dem Forgotten Realms Podcast. Rayman, ich hasse Rayman. Nein. Ich hasse Rayman. Nein, ich meine, gut, ich überlege jetzt mir, weil ich jetzt doch so ein bisschen in den Angeboten mal reingeflogen habe, tatsächlich Crash Bandicoot das Neueste zu kaufen, was im Angebot ist. Das kannst du machen, ja, aber fuck Rayman. Rayman ist weil du gerade Rayman sagst. Ich ja, Rayman war so, ich erinnere mich noch an Rayman in Teil 1 für die Playstation und Teil 2 habe ich damals auf dem PC gespielt, wo du halt diese Gliedmaßen durch die Gegend werfen konntest. Das Rayman ist irgendwann abgedriftet in 2D-Dinger, die nicht gut waren und spätestens ab die fucking Rabbits ist es einfach nur noch untergegangen. Ja. Die Rabbits sind im Prinzip die Videospielform der Minions und ich hasse sie einfach nur. Ach, aber in Mario Rabbits waren sie... Wobei ich sagen muss, Mario Rabbits war tatsächlich okay, aber nur weil du die meisten Rabbits abschlachten konntest, war nicht super. Dann Sam und Max, kannst du glaube ich auch nichts so sagen, das sind alte Adventures, also da hat der erste zumindest und die anderen sind so episodenmäßig. Sam und Max, ne. Sind super Adventures, den ersten kann ich nur empfehlen aus nostalgischen Gründen und die anderen Teile kommen glaube ich sogar nochmal raus. Bei Adventures kann ich dir tatsächlich von meiner Vergangenheit nur über Lashes Suit Larry was sagen. Den habe ich auf der Liste drauf, über den reden wir noch, kein Stress. Ja. Mach dich schon mal gefasst und ein FSK 18 Logo drauf. Star Fox kennst du glaube ich auch nicht so. Wer kennt Star Fox nicht? Kennst Star Fox? Ich hatte zwar nie nach dem Super Nintendo niemals mehr eine Nintendo-Konsole, aber du weißt doch, wie das ist. Man hat Freunde, die sind auch Gamer. Alle außer mir hatten Nintendo, ich hatte Sony. Und dann habe ich halt immer Star Fox gezockt bei den Kumpels. Wir reden Star Fox ab hier nicht weiter, sondern machen einen eigenen Cast dazu, habe ich gerade beschlossen. Okay. Hervorragend, sehr gut. Warum habe ich den da eingenommen? Egal. Street Fighter haben wir schon besprochen gehabt. Sonic the Hedgehog, ich mag Sonic nicht. Ich mag Sonic nicht. Ich auch nicht. Ich finde Sonic einfach nicht gut irgendwie. Sonic rennt seit Jahrzehnten Mario hinterher mit einem halben Herzinfarkt. Es ist so. Sonic ist scheiße. Ich habe wenig Sonic-Spiele gespielt. Das Einzige, was ich von Sonic immer gehört habe, ist, ja, Sonic ist schnell, Sonic rennt. Aber in den ganzen Spielen, wo ich Sonic immer gespielt habe, dann rennt der nie. Ist er nicht schnell. Du hast noch nie ein Sonic-Rennspiel gespielt? Noch nie, also ja, es gibt ein Sonic-Rennspiel. Ich weiß, wo er im Auto sitzt, warum auch immer. Nee, aber ansonsten so allgemein so Sonic-Games. Ich hab's halt, was hab ich gespielt? Sonic Mania, das war ganz nett. Das war auch von Fans gemacht. Aber ansonsten Sonic hat halt auch nur Kackspiele eigentlich. Und da gab's noch irgendeins mit, wo nur noch ein junger Sonic dabei war. Das gab's mal irgendwann umsonst irgendwo. Keine Ahnung, ich hab's gespielt, war nett, aber das war's auch. Aber ich bin kein so großer Fan davon. System Shock, kann glaube ich auch nur ich was drüber sagen. Ja. Ja, System Shock 1 fantastisch, 2 absolut großartig. Remake soll angeblich kommen und die anderen Spiele, die es dazu gibt, heißt nicht umsonst Bioshock, aber darüber reden wir, wenn wir über Bioshock reden. Tetris? Was kannst du mit Tetris sagen? Ne? Das gibt tausend Milliarden Varianten. Jedem alten Menschen nahebringen konnte. Es sind tausend verschiedene Varianten. Meine Mom hat mir damals immer meinen Gameboy geklaut. Um selber zu zocken. Um meine Batterien zu leer zu machen, richtig. Es ist Tetris. Who cares? Splinter Cell. Dann hast du es falsch rum gemacht. Ich habe Tetris immer dann eingelegt, wenn meine Batterien fast leer waren. Hab dadurch neue Batterien bekommen. Splinter Cell, glaube ich, habe ich was zu sagen, oder? Ja, weil das ist so eine Spielerei, da habe ich mich echt geweigert bisher. Schleichen. Ich stehe auf Schleichgames und das war halt genau meins. Teil 1 sehr gut, Teil 2 super, Teil 3 klasse, Teil 4 ging, Teil 5 komplette Umstrukturierung, war super, Teil 6 auch. Und dann ist seitdem die Serie tot, gibt's nicht mehr. Dann gibt's, da haben wir noch True Crime, da kann auch, oder True Crime kann auch etwas zu sagen, nur ich. Vermutlich, oder? True Crime, ne, habe ich nicht gespielt. True Crime 1, fantastisch, vor allem, weil du dich entscheiden konntest, wie die Story abläuft, wenn du Scheiße baust in den Missionen zum Beispiel, wenn du sie nicht packst, ging so ein anderer Storylauf weiter. Und irgendwann ging das komplett abgedriftet in irgendwelche chinesischen Götter, die gegen dich gekämpft haben. Es war so weird. Aber es war super dämlich. Der zweite war so mehr auf Crime und so weiter, aber nicht mehr so gut. Der dritte, der dann erscheinen sollte, erschien da nie, sondern wurde umgebaut und hieß dann komplett anders. Und zwar, warte, lass mich überlegen. Oh Gott, verflucht. Jetzt liegt es mir auf der Zunge, es will nicht. Es liegt mir auf der Zunge, ich hab's. Ich hab mir das Spiel extra gekauft. Das gab's nämlich unter anderem auch zum allerersten Mal bei uns Uncut auf wo? Good Old Games. Hast du es dir zufällig auf Good Old Games gekauft? Selbstverständlich, als es rauskam haben sie es rausgehauen für 3-4 Euro. Da, Sleeping Dogs. Sleeping Dogs ist ein fantastisches Game, kann ich jedem empfehlen. Oder Sleeping Dogs kriegst du die Uncut-Fassung, das heißt auch mit Blut, weil auf Deutsch war es nämlich bei uns geschnitten aus irgendeinem Grund. Warum auch immer. Bescheuert. Weil Blut drin war. Da sind alle DLCs dabei, das Ding ist absolut großartig, es ist ein Beat'em-up, Action-Adventure, sehr auf GTA gemacht, aber noch ein sehr, sehr gutes Game, kann ich nur empfehlen. Two Worlds? Hast du auch nie gespielt, oder? Two Worlds habe ich mir gekauft und 10 Minuten gespielt. Da haben die Leute damals gesagt, das war der Oblivion-Killer. Richtig. Teil 1 war scheiße, Teil 2 war meh. Ich war deswegen dann so neugierig, weil es hieß, es ist der Oblivion-Killer. Ja, ja. Dann habe ich es gespielt und dachte mir, macht irgendwie keinen Bock. Dann haben wir noch Ultima. Oh, ich kenne Ultima nicht. Ich habe keinen einzigen Ultima-Teil gespielt in meinem Leben. Keinen einzigen, da kann ich nichts zu sagen. Ich kann mich nur noch erinnern, nicht an die Story, sondern an das Spiel selbst. Das waren noch Collector's Edition. Du hattest da Stofflandkarten drin. Ja, ja, drin. Du hattest einen Haufen geilen Scheiß drin, das stimmt. Boah, ja. Übelst. Und mein Dad hat mir immer verboten, diesen extra Shit anzurühren. Weil man den wirklich fürs Spiel gebrauchen konnte. Ja. Weil damals hatte man noch keine Landkarten. Wenn man sich für Ultima interessiert, sollte man gucken nach einem YouTube-Channel namens The Spoony One. Der Typ macht mittlerweile nur noch Mist. Aber das, was er damals gemacht hat, ist einfach googelt The Spoony One Ultima All Videos und dann könnt ihr euch alle Videos zu The Ultima angucken, weil er reviewt nämlich jeden einzelnen Teil der Reihe. Und der beste ist der letzte Teil, einfach nur What's a Paladin, das ist fantastisch. Dann hätten wir Valkyria Profile, da können wir beide relativ wenig zu sagen. Ich habe Teil 1 gespielt für die PSP und Teil 2 für die PS2 und das war's. Und jetzt kommt ein neuer Teil raus. Valkyrien-Götter, Action, Angriff, Spiel, ich kann ehrlich gesagt nichts mehr dazu sagen. Du? Nee. Du auch nicht. Vampire the Masquerade. Können wir beide nicht so viel zu sagen, oder? Oder du nicht, glaube ich. Ich glaube, du hast keinen davon gespielt. Vampire oder? The Masquerade habe ich nicht gespielt, ne? Ich habe Teil 1 gespielt, war fantastisch. Ich war sehr überrascht, dass du dann von der Ritterzeit in die Neuzeit umgesprungen bist. Fand ich geil. Teil 2 habe ich nie richtig gespielt, weil er einfach komplett broken war. und der bis heute gepatcht wird von Fans. Also, ja. Also broken im Sinne von, er war nicht richtig spielbar. Er war komplett kaputt, weil die Leute gehetzt wurden, das Spiel rauszubringen. Und danach wurde das Studio geschlossen, dann. Ah. Yay. Also es war halt, naja. Das heißt, es gab dann niemanden mehr, das richten konnte. Richtig, ja genau. Und das machen seit Jahrzehnten, machen das die Fans. Ich finde es halt, naja, keine Ahnung. Ich fand es auch schon, von dem, was sie gespielt hat, nicht so nicht gut. Es gibt so ein paar Text-Adventures, die sind ganz nett. Kann man sich mal anschauen, das war's. Ansonsten warten alle auf Teil 3, der vermutlich nie kommen wird, weil die das Entwicklerteam gefeuert haben, ausgetauscht haben, den Schreiber gefeuert haben, ausgetauscht haben, zweimal mittlerweile. Und ja, das Spiel wird nie erscheinen. Gerade ist ein neues rausgekommen, Swan Song, aber das ist mehr so ein Detektiv-Adventure. Okay. Dann hätten wir noch Watch Dogs, dann kann ich nur was zu sagen, weil du magst Watch Dogs nicht. Nee. Ich meine, ich mag schon GTA nicht, aber das war für mich dann, als ich es gespielt habe, einfach eine schlechtere Version. Watch Dogs 1 mit der Grafikkontroverse, ja, es sah damals schon nicht so wie der neueste Teil aus, der wieder aussehen sollte. Du weißt, dass ich kein Grafikplayer bin und dass mich die Grafik als allerletztes von dem Spiel abbringt. Ja, bei mir auch. Deswegen habe ich es auch damals auf der PlayStation 3 durchgespielt. Ich fand es super. Ich fand es nur von den Spielmechaniken und der Story echt plump. War es auch. Der erste war von der Story echt plump. Das war so, ja, ich bringe Leute um und mache Auftragsmord und so Shit wegen Rache. Okay, ja. Aiden Pierce, yay. Teil 2 ist im Prinzip Hipster the Game. Du spielst einen Haufen Hipster, die einfach nur Spaß haben und hacken und so weiter und die halt so einen großen Globalisten halt niederringen. Eigentlich der Film Hackers, der auch komplett im Müll ist, den muss ich dir mal angucken. Der ist fantastisch, schlecht gealtert. Ja, ist halt Bullshit, aber es macht trotzdem Spaß, das ist der zweite zumindest. Der dritte hatte eine geile Idee gehabt, mit dem du kannst jeden einzelnen Charakter rekrutieren. Aber der war doch schlecht umgesetzt. Das Problem daran war, du hast keine Hauptfigur gehabt in dem Spiel. Das DLC, was dazu rauskam, wo du einen Helden aus Teil 2 und Aiden Pierce aus Teil 1 spielst, war besser. Weil du konntest in der Story wurde zwischen den beiden gewechselt und du hast sozusagen dich auf die Fähigkeiten von einem und von dem anderen verlassen. Das war besser umgesetzt. Das heißt, das DLC war besser als das Hauptspiel und das Hauptspiel war einfach nur Katastrophe und das Ende war vorhersehbar und einfach schlecht. Also das Spiel war echt scheiße. Dass ich es mir nie zugelegt habe. Es war Katastrophe. Dann gab es noch Wing Commander. Kann ich nichts zu sagen. Ich habe keinen einzigen Wing Commander. Doch, ich habe einen Wing Commander gespielt in meinem Leben. Habe alle Missionen übersprungen, wurde dann von den Aliens getötet. Fertig. Ich kenne Wing Commander überhaupt nicht. Das ist uralte Weltraumspiele. Wolfenstein, da kann auch nur ich was zu sagen, glaube ich, oder? Return to Castle Wolfenstein kenne ich. Wolfenstein, das Ur-Wolfenstein habe ich nie gespielt. Return to Castle Wolfenstein habe ich gespielt. Das war okay. Das war 2009 habe ich gespielt. Das war ziemlich mies. Und ich habe es aber dann aufgehört zu spielen, weil ich mir dachte, Zweiter Weltkrieg hatte ich schon genug in der Schule. Ja, ja. Und die letzten drei, die waren okay. Der erste war gut, der zweite war völlig überdreht und bekloppt und der dritte war so ein Loot-Shooter, war ganz nett. So, das war die Liste an Games, über die wir eindeutig keinen Podcast machen. Bis auf Star Fox. Bis jetzt auf Star Fox. Bis auf Star Fox. Darüber, das werde ich auf jeden Fall noch auf die andere Liste übernehmen. Ja, also ich hoffe, dass wir dass wir noch weitere Podcasts machen, ist auf jeden Fall klar. Dass wir noch sehr, sehr viele aufnehmen, ist auf jeden Fall klar. Ich habe keine Lust aufzuhören, oder hast du Lust aufzuhören? Du hast eine Liste von 66 Dingern. Ja, und die wird sich vermutlich auch irgendwann erweitern. Wenn ich jetzt wieder Spiele kaufe, ja. Richtig. Kann sein, dass es sich danach wieder erweitert, richtig. Ja, also es ist halt cool, dass ich tatsächlich geschafft habe, mittlerweile 50 Ausgaben zu veröffentlichen. 15, war ich schon lange drüber. 50 Ausgaben. Ich meine. Das heißt, die nächste Sonderfolge ist dann bei 100? Die nächste Sonderfolge ist bei 100. Da könntest du vielleicht sogar, wenn du das mit deiner Storyline am Anfang des Intros immer so weiterziehst, einfach mal alle chronologisch aneinander schneiden und das als Sonderfolge rausbringen. Das habe ich sowieso vorgehabt. Das habe ich vorgehabt, die ganzen Einschnitte aus den Musikpodcasts zu veröffentlichen. Ja. In einer kleinen Mini-Folge. Es geht nicht lang, es wären höchstens 15 Minuten. Das ist also so ein kleines Mini-Hörspiel. Wenn aber erst mehr Podcasts, die mit Musik zu tun haben, dann auch mehr Material. Richtig. Du willst mich immer noch dazu bringen, dass ich mehr Musikpodcasts mache. Ja. Nein! Höchstens 1 bis 2 im Jahr, nicht mehr. Ich krieg dich wenigstens noch auf 1 bis 2 im Quartal verhandelt. Nein! So gern ich es ja auch mache. Nein, es ist zu viel Arbeit. Ja, ansonsten, ich hoffe, hoffen wir einfach auf weitere 50 Ausgaben, würde ich sagen. Ja. Ich finde, also da mache ich mir aktuell keine Sorgen. Da mache ich mir aktuell auch absolut keine Sorgen. Ansonsten möchtest du noch was über den Podcast sagen? Ich glaube, wir haben jetzt ganz viel über die Podcasts schon gesagt. Vor allem, wie man dazukommt. Man macht es halt einfach. Man macht es einfach, ja. Auch ein Tipp von mir, wenn ihr Bock habt, Podcasts selber zu machen. Und ich bin halt nicht so einer, der sagt, nee, mach das nicht, nee, das ist mein eigenes, nee, lieber nicht. Nee. Macht ruhig einen Podcast. Ich finde das super. Ich finde die Ideen super. Wenn ihr Bock habt, irgendwas vollkommen egal, zu irgendeiner Meinung von euch zu machen, macht einfach selber einen Cast. Absolut egal. Es ist, wenn ihr selber keinen Bock habt und ihr kennt jemanden, der Bock habt, bringt den dazu, einen Podcast zu machen und hängt euch einfach rein, um eure Meinung zu den Themen kundzutun. Zum Beispiel, ja. Ist weniger Arbeit, ja, schon. Aber dennoch, ihr solltet, also wenn ihr wirklich Bock habt, einen Podcast zu machen, macht's einfach. Einfach drauf loslegen. Ob ihr es dann weiter durchzieht, ist eine andere Frage. Vielleicht habt ihr Erfolg. Und man wird besser. Ja, man wird besser über die Jahre, das stimmt. Vielleicht habt ihr fett Erfolg, vielleicht findet ihr es auch geiler, dass ihr euch dann so richtig derbe reinhängt, richtig anstrengt und dass ihr sozusagen so ein Projekt für euch habt. Also wie gesagt, mein Tipp und auch der Tipp von Markus, wenn ihr Bock habt, einzumachen, einfach machen. Ganz einfach. Einfach durchringen, zieht's durch, macht's. Wie ihr seht, selbst ich, faule Schwein, hab's hingekriegt, 50 Ausgaben zu veröffentlichen. Auch wenn ich tatsächlich eine Weile dafür gebraucht habe. Ich meine, ich mache das Ding jetzt seit 2014. Das ist eine lange Zeit. Aber wenn es so weitergeht, dann hast du 2023 Folge 100. Ach, ja, das ist halt die Frage. Ich möchte dieses Jahr auf jeden Fall durchziehen, bis zum Ende des Jahres jede Woche zu einem zu veröffentlichen. Und dann nächstes Jahr schauen wir mal, was ich mir da einfallen lasse. Vielleicht mache ich es ja wirklich wahr. So jeden Monat einen Musikpodcast zum Beispiel. Ha, jetzt sind wir schon bei jedem Monat gekauft. Zum Beispiel. Vielleicht. Ja, ich sag doch gekauft. Jeden okay. Monat einen reicht mir, den kann ich dann 4-mal hören, bis der nächste kommt. Okay, wenn ich mehr Musikpodcasts machen soll, sagen wir es einfach so. Sagt's mir bitte in den Kommentaren oder sonst wo, egal. Dann werde ich drüber nachdenken. Zählen ansonsten auch Mehrfachnennungen? Nein. Okay, alle Leute, die ich kenne, die dich kennen, sollen dich jetzt anschreiben. Um Gottes Willen. Okay, war hervorragend. Sehr gut. Ich danke dir, Markus, dass du dabei warst bei diesem kleinen Mini-Jubiläum. Immer wieder gerne. Und ja, ich danke euch vielmals fürs Zuhören auf weitere 50 Folgen. Und damit sage ich, macht, was immer ihr wollt. Aber macht einfach, was ihr wollt. Macht's gut!